Landtagssitzung in Erfurt. Im Plenum spricht der Justizminister zu Fragen der Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Ausländer. Draußen in der Lobby stehen die drei Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition von Linken, SPD und Grünen an einem Stehtisch zusammen. Man kann sie aus der Ferne nicht verstehen, aber klar ist, die Stimmung ist schlecht, vor allem zwischen Sozialdemokraten und Grünen. Denn die CDU will die Lauinger-Affäre auf Dauer stellen, indem sie einen Untersuchungsausschuss fordert. Genug Stimmen dafür hat sie. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring ist froh, Rot-Rot-Grün endlich einmal frontal angehen zu können, nachdem Bodo Ramelows Regierung anderthalb Jahre lang wenig Angriffsfläche geboten hat. Ich bin verwundert über die Krisenkommunikation von Rot-Rot-Grün, die ja angetreten waren, nicht alles anders, aber vieles besser zu machen. Und in der Affäre Lauinger machen sie derzeit alles falsch und kommunikativ katastrophal, was man auch nur sich vorstellen kann. Und in der Affäre spitzt sich Unwahrheit und Schummelei sozusagen zum Höhepunkt zu. Und deswegen haben wir in der Fraktion beschlossen, einen Untersuchungsausschuss nun einzusetzen, weil die Regierung schlussendlich auch verweigert, die notwendigen Akten und Unterlagen dem Landtag offenzulegen. Drin am Rednerpult spricht immer noch Dieter Lauinger. Er ist der Grund für die Regierungskrise und den kommenden Untersuchungsausschuss. Er selbst und vermutlich auch sein persönlicher Referent haben im Bildungsministerium interveniert, um durchzusetzen, dass sein Sohn nach einem Auslandsaufenthalt die verpflichtende Prüfung in der 10. Klasse nicht nachschreiben muss und dennoch in die 11. Klasse versetzt wird. Dies hatten ihm Schule und Schulamt ursprünglich zugesichert. Bei näherer juristischer Betrachtung aber erwies sich diese Ausnahme allerdings als falsch. Das Bildungsministerium entschied deswegen, dass Lauingers Sohn ohne Prüfung nicht versetzt wird. Dagegen protestierte Justizminister Lauinger als Vater, wie er in einer Pressekonferenz vor 3 Wochen erklärte. Ich habe nicht gesagt, also was erlauben Sie sich eigentlich, wissen Sie, mit wem Sie reden? Sondern ich habe gesagt, wenn Sie an dieser Auffassung wirklich festhalten wollen, dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als dagegen rechtlich vorzugehen. In dieser Pressekonferenz jedoch sagte Lauinger nicht alles. Manches verschwieg er bewusst, bei anderen Fakten sagte er nicht die Wahrheit. Dies war in den vergangenen 3 Wochen tröpfchenweise in die Öffentlichkeit gedrungen. Auch, dass sich letztlich 3 Ministerien mit dem Fall beschäftigten, bis hin zur Staatskanzlei. Nach einer öffentlichen Ausschusssitzung und einer Landtagssondersitzung zum Thema fühlt sich nun die CDU noch immer nicht ausreichend über die Vorgänge aufgeklärt und verlangt von der Landesregierung alle Unterlagen. Staatskanzleiminister Benjamin Emanuel Hoff von den Linken dagegen meint, es sei alles offengelegt und versteht nicht, was die CDU nun noch will. Wir haben im Ausschuss in einer 5-Stunden-Anhörung alle Fragen beantwortet und haben angeboten, dass, wenn uns weitere Fragen gestellt werden, wir auf diese Fragen antworten würden. Die CDU hat bislang keine Fragen gestellt. Oppositionsführer Moring aber reicht das nicht. Wenn wir Unterlagen wollen, sollen wir sie einfach nur benennen. Aber woher weiß man denn, welche Unterlagen in den Häusern zum Vorgang und zur Affäre vorliegen, wenn man sie vorher dem Landtag nicht öffentlich macht? Und deswegen Erstoffenlegung und Transparenz und Aufklärung und raus mit der Wahrheit und nicht Ablenkung mit vorgeschobenen Argumenten. Die CDU ist glücklich über das katastrophale Krisenmanagement der Regierungskoalition. Der Untersuchungsausschuss würde Rot-Rot-Grün und speziell die 3 involvierten Minister permanent unter Druck setzen. Staatskanzlerminister Hoff jedoch spielt öffentlich den Gelassenen. Ich sehe nicht, warum es in dieser Regierung irgendeine personelle Veränderung geben müsste. Bildungsministerin Klaubert und Justizminister Lauinger sagen zurzeit gar nichts mehr. Nee, erstmal nicht. Der grüne Fraktionschef Dirk Adams spricht, gibt sich aber entspannt. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wenn die CDU einen Untersuchungsausschuss einrichten will, wir sind bereit. Die CDU kann das einsetzen und dem sehen wir gelassen entgegen. Einzig die Sozialdemokraten fühlen sich gerade von ihren linken und grünen Koalitionspartnern verschaukelt. Ohne Not riskierten diese einen Untersuchungsausschuss. SPD-Fraktionschef Matthias Hay. Naja, ein Untersuchungsausschuss ist kein sehr schönes Mittel und immer eine scharfe Waffe der Opposition. Wir sind wenig begeistert, wenn so ein Gremium einberufen wird. Weil der ein oder andere, der noch vor 4 Wochen gesagt hat, läuft eigentlich ganz gut unter Rot-Rot-Grün, jetzt der Überzeugung ist, na Mensch, ihr macht doch denselben Spaß wie vorher unter Schwarz-Rot mit allen möglichen Affären und so weiter. Das heißt, dass wir mit Sorge beobachten, wie momentan die Außenwahrnehmung dieser Koalition unter dieser ganzen Geschichte leidet. Hinter den Kulissen wird bei der SPD der Ruf nach einem Rücktritt Lauingers lauter. Ministerpräsident Bodo Ramelow schweigt noch dazu.